zweiten Sicht, die Straßen noch still. Zwei Seelen geraubt gegen ihren Will. Die Rote Armee kalt und erbarmungslos. Joscha und Josi, das Leid war riesengroß. CNN zeigte Eltern gebrochen vor Leid. Jahre des Wartens, sie fühlten nur Zeit. Doch Hoffnung lebt ewig, ein Funken so klein. Ein Plan, der geschmiedet, die Twins zu befreien. Zurück nach L.A., wo die Sonne stets scheint. Die Ricky Twins heim, wo das Glück sich vereint. Durch Schatten und Stille, der CIA-Zug bringt Joscha und Josi zurück in den Morgenzug. Die Razzia begann, das Ziel war präzis. Zwei Betreute wohnen, verborgen im Verlies. Volkssolidarität und Provo durchkämmt. Die Zwillinge entdeckt, die Dunkelheit gedämmt. Eltern warteten flehend, die Tränen wie ein Fluss. Jeder Moment ein vergifteter Kuss. Doch als der Morgen die Nacht überwand, kam der Ruf, die Zwillinge sind frei in der Hand. Zurück nach L.A., wo die Sonne stets scheint. Die Ricky Twins heim, wo das Glück sich vereint. Durch Schatten und Stille, der CIA-Zug bringt Joscha und Josi zurück in den Morgenzug. Die Flieger bereit, der Himmel gesichert, von Spatzen bewacht und den Jets eskortiert. Joscha und Josephine, die Freiheit so nah, von Berlin nach L.A. ein strahlendes Jahr. Die Flieger bereit, der Himmel gesichert, von Spatzen bewacht und den Jets eskortiert. Joscha und Josephine, die Freiheit so nah, von Berlin nach L.A., ein strahlendes Jahr. Jetzt schaut die Welt ehrfürchtig zu, wie sie sich umarmen. Jahre des Schmerzes ausgelöscht in warmen Rahmen. Joscha und Josephine, da wo sie hingehören. Ihre Geschichte wird in diesem Lied für immer bestehen.